Zum meinen 70. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas brachte die chinesische Hongkonger Zeitschrift Guozhi Lianxi September Nummer mit den Fotos von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un einen Sonderbeitrag. Die Zeitschrift würdigte die Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um Parteiaufbau und den Genossen Kim Jong-un, der die Partei der Arbeit Koreas zur großen Kim Il-sung-istisch-kim-jong-ilistischen Partei weiterentwickelt. In der Zeitschrift erschienen auch die Fotos von der Parade und der Massendemonstration der Stadt Pyongyang und dem Fackelzug der Jugendavantgardisten zum 70. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas. Und die bulgarisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft gab ihr Bultang Oktober Nummer heraus. Im Beitrag mit dem Titel Der 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas stellte das Bultang die großen Verdienste von Genossen Kim Il-sung ausführlich vor.